dem weiten Saal drängen sich die Menschenmassen. Mitglieder der Rechtsbewegung, Angehörige der Legionäre, unter ihnen viele Frauen im Witwenschleier. Auf den Ehrenplätzen die Vertreter der deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS, der Militärverwaltung und eine Abordnung der SS-Sturmbrigade Wallonie. 2 Jahre schweren Kampfes liegen hinter uns. 2 Jahre, die deutsche Soldaten, die Soldaten Europas kämpfen, siegen und sterben sahen in dem unendlichen weißen Russland. Die Legion Wallonie war dabei. Ihr Name steht ruhmvoll eingegraben in die Geschichtstafeln dieses Krieges. Ihre Soldaten kämpften am Don, am Kuban und im Kaukasus. So manche von ihnen ruht in der russischen Erde. Inzwischen aber sind aus den ersten 800 3000 geworden. Die Legion Wallonie trägt heute den Namen SS-Sturmbrigade Wallonie. Und dann hallt das Kommando durch den Saal. Der Chef, vous parle. Der Chef spricht zu euch. Der Chef-Obersturmführer Leon de Grell, der Chef der Rechtsbewegung, der durch seinen kämpferischen Einsatz nach dem Zeugnis seiner Vorgesetzten und Kameraden immer wieder die Freiwilligen zu höchsten Leistungen ansporte, betritt, geschmückt mit dem EK1 und dem Infanteriesturmabzeichen die Rätetribüne. Brausen schlägt in der Jubel seiner Gefolgschaft entgegen.